Zum Protest gegen die inhumanitären Verbrechen der südkoreanischen Regierung, die die DVK-Bürgerinnen massenweise entführt hatte, gaben das ecuadorianische Komitee für die Unterstützung der selbstständigen und friedlichen Wiedervereinigung Koreas und die ecuadorianische Garanda-Gesellschaft für Freundschaft, Kultur und Solidarität mit dem koreanischen Volk am 28. Mai eine gemeinsame Erklärung ab.